Erster, es ist wahr, Gottes Hand ist nicht zu schwach, um zu retten. Sein Ohr ist nicht taub, um zu hören. Zweiter, aber eure Sünden trennen euch von Gott. Darum versteckt er sein Gesicht vor euch. Er will euch nicht hören. Dritter, eure Hände sind schmutzig von Blut. Eure Finger tun schlechte Dinge. Eure Lippen sprechen Lügen. Eure Zunge sagt Böses. Vierter, niemand spricht ehrlich. Niemand urteilt gerecht. Die Menschen vertrauen auf leere Dinge. Sie reden Unsinn. Sie planen Böses. Dann kommt Unglück. Fünfter, sie brüten Schlangeneier aus und weben Spinnennetze. Wer diese Eier isst, stirbt. Wenn man ein Ei zerdrückt, kommt eine Schlange heraus. Sechster, ihre Netze sind keine Kleider. Man kann sich damit nicht bedecken. Ihre Taten bringen Unglück. Ihre Hände tun Gewalt. Siebter, ihre Füße laufen zum Bösen. Sie eilen, um unschuldiges Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind böse. Auf ihren Wegen gibt es Zerstörung. Achter, sie kennen den Weg zum Frieden nicht. Auf ihren Wegen gibt es kein Recht. Sie machen ihre Pfade krumm. Wer diese Wege geht, will keinen Frieden. Neunter, darum ist das Recht weit weg von uns. Gerechtigkeit kommt nicht zu uns. Wir warten auf Licht, aber es ist dunkel. Wir gehen in tiefer Dunkelheit. Zehnter, wir tasten wie Blinde an der Wand. Wir tasten umher, als hätten wir keine Augen. Am hellen Mittag stolpern wir wie in der Dämmerung. Wir sind wie Tote. Elfter, wir brummen alle wie Bären. Wir gurren immer wie Tauben. Wir warten auf Recht, aber es gibt keines. Wir warten auf Hilfe, aber sie ist weit weg von uns. Zwölfter, wir haben viele schlechte Dinge gegen dich getan. Unsere Sünden sprechen gegen uns. Wir wissen genau, was wir falsch gemacht haben. Wir kennen unsere Sünden gut. Dreizehnter, die Menschen haben sich von Gott abgewendet. Sie haben ihn verleugnet. Sie sind unserem Gott nicht gefolgt. Sie sprachen über Unterdrückung. Sie dachten an Lügen und sagten sie. Vierzehnter, das Recht wird weggeschoben. Gerechtigkeit ist weit weg. Die Wahrheit stolpert auf der Straße. Ehrlichkeit findet keinen Weg hinein. Fünfzehnter, die Wahrheit fehlt. Wer Böses meidet, wird ausgeraubt. Gott sah das. Es gefiel ihm nicht, dass es kein Recht mehr gab. Sechzehnter, er sah, dass niemand da war. Er wunderte sich, dass niemand helfen konnte. Da half ihm seine eigene Kraft. Seine Gerechtigkeit unterstützte ihn. Siebzehnter, er zog Gerechtigkeit an wie einen Schutzpanzer. Er setzte den Helm der Rettung auf seinen Kopf. Er zog Kleider der Rache an. Er wickelte sich in Eifer wie in einen Mantel. Achtzehnter, er wird den Menschen zurückzahlen, was sie getan haben. Er wird seinen Gegnern Zorn geben. Er wird seinen Feinden vergelten. Auch den fernen Ländern wird er zurückzahlen. Neunzehnter, die Menschen werden Gottes Namen fürchten. Im Westen und im Osten werden sie seine Größe sehen. Er kommt wie ein starker Fluss. Gottes Geist treibt ihn an. Zwanzigster, er wird als Retter nach Zion kommen. Er kommt für die Menschen in Jakob, die sich von ihren schlechten Wegen abwenden. Das sagt Gott. Einundzwanzigster, Gott sagt, das ist mein Bund mit ihnen. Mein Geist ist auf dir und meine Worte sind in deinem Mund. Sie werden immer in deinem Mund bleiben. Auch in dem Mund deiner Nachkommen. Und in dem Mund ihrer Nachkommen. Das gilt von jetzt an für immer.